来，有请各位嘉宾共同上台，我们的请留念。 Alipay feiert sich. Die Finanztochter des Online-Shopping-Konzerns Alibaba stellt in Shanghai mit großem Getöse ihre Expansionspläne fürs Ausland vor. Im Blick hat Alipay dabei gar nicht so sehr Europäer oder Amerikaner, sondern Chinesen, die auf ausländischen Flughäfen unterwegs sind. Peng Yijie, Vizepräsidentin von Alipay International. Klar ist, Flughäfen werden immer wichtiger, wegen der Geschäftsreisenden und der Touristen. Das haben noch nicht alle verstanden, aber wenn man sich dort umschaut, erkennt man, es gibt viel Potenzial für Serviceleistungen. Und das bedeutet, es gibt auch viel Potenzial fürs Geschäftemachen. Wenn Chinesen an ausländischen Flughäfen Geld ausgeben, sollen sie das möglichst nicht in Cash machen oder per Kreditkarte, sondern mit dem App-basierten Bezahldienst Alipay, so der Gedanke des chinesischen Finanzunternehmens. Für hunderte Millionen chinesische Kunden gehört Alipay schon seit Jahren zum Alltag. In China lässt sich vom Straßensnack bis zur Luxushandtasche so gut wie alles mit der Alipay-App bezahlen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mehr als 450 Millionen aktive Nutzer. Well, many of the Chinese consumers already have Alipay on their phone. Der US-Amerikaner Douglas Fegan managt das internationale Geschäft von Alipay. Importantly, they also use it to research where they are. Unsere Kunden nutzen die App auch, um zu recherchieren, wo bin ich gerade, was kann ich wo einkaufen. Wenn diese Kunden künftig in München landen, poppt eine Nachricht auf. Willkommen am Münchner Flughafen. Folgendes haben wir euch anzubieten. Der Münchner Flughafen wird der erste sein in Europa, der die vernetzten Services von Alipay als Komplettpaket systematisch anbietet für chinesische Passagiere. Das könnte einen Schub geben für Restaurants und Geschäfte auf dem Airport. Schließlich kennt die App exakt die Konsumgewohnheiten ihrer Nutzer. Die Firmen können also passgenaue Werbung und Angebote an die chinesischen Nutzer schicken. Ein kombiniertes Kundenbindungs- und Bezahlsystem. Bei europäischen Konsumenten würde das vermutlich auf deutlich mehr Kritik stoßen als bei Chinesen, bei denen Datenschutz in der Regel kein großes Thema ist. Auf die Frage nach einer möglichen Öffnung der Alipay-App auch für europäische Kunden antwortet der Manager Fegan entsprechend ausweichend. Nach dem Heimatmarkt China habe man zunächst andere asiatische Märkte im Blick. Eine Alipay-App für Europäer, die brauche noch Zeit. We started with our home market here in China, and we've just moved naturally to markets in Asia as the next most proximate point to move. We'll look to expand in Europe, and all this, you know, just takes time as we move along.